nächste Lied ist über meine phlegmatische Seite. Erzählt das, was ihr hier in dem Lied hört, nicht meinem Chef. Das heisst, weck mich nicht. Kaffee und Zigaretten vor dem Fernsehen. Ich mag mich ins Morgen im Bett. Ich denke über gestern nach und alles, was passiert ist. Die gelben Regeln überall. Und ich sag, weck mich nicht, schüttel mich nicht, ich will im Bett bleiben. Weck mich nicht, nein, schüttel mich nicht, ich will im Bett bleiben. Ich schaue in den Regentropfen beim Abendkreien zu. Ich zünde Kerzen an, wenn's dunkel wird in der Nacht. Ich sag mal lieber, am Morgen ist auch noch ein Tag. Drei mich noch mal um, weil's Bett ist grad so warm. Und ich sag, weck mich nicht, schüttel mich nicht, ich will im Bett bleiben. Ich sag, weck mich nicht, nein, schüttel mich nicht, ich will im Bett bleiben. Ich merke heute nicht schon wieder am 5 Uhr aufstehen. Kein Alarm hören und nicht auf den Wecker schlagen. Ich denke an die Leute, die am Kampfen sind wie blöd. Und all die Leute, die in der Kirche hocken jetzt gerade. Drum sag ich, weck mich nicht, schüttel mich nicht, ich will im Bett bleiben. Aber weck mich nicht, nein, schüttel mich nicht, ich will im Bett bleiben. Geht schon! Weck mich nicht, der Traum ist grad so schön. Nur noch 5 Minuten, ich steu ja grad auf. Sei's ein Gruß im Geschäft, ich bleibe noch ein bisschen da. Bis morgen hab ich eh auch noch keinen gehabt. Und ich sag, weck mich nicht, schüttel mich nicht, ich will im Bett bleiben. Ich sag, weck mich nicht, nein, schüttel mich nicht, ich will im Bett bleiben. Ich sag, weck mich nicht, nein, schüttel mich nicht, ich will im Bett bleiben. Weck mich nicht, nein, schüttel mich nicht, ich will im Bett bleiben. Bleibe nur noch im Bett. Geben wir uns, oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! 1, 2, 3, 4! Oh yeah! Diskussion kam wegen dem und er weiß es eigentlich besser.